Alpenglühen. Ein Podcast von Scientist for Future Österreich. Ich sitze da gemütlich im Kaffeehaus beim Frühstück mit dem Ernest Aigner und wir wollen uns unterhalten über den Spezialaufgaben und was sind deine Hintergrund. Was sind deine Gebiete, auf denen du arbeitest? Also mein Name ist Ernest Aigner, ich bin jetzt bei der Gesundheit Österreich GmbH in der Abteilung Klima und Gesundheit, in der wir zum Zusammenhang Klimaschutz und Gesundheitsschutz arbeiten. Davor war ich an der Wirtschaftsuniversität Wien am Department für Sozioökonomie. Mein Hintergrund ist ökologische Ökonomie. Also ich habe sehr viel zu der Schnittfläche Klima, Umwelt und Wirtschaft gearbeitet, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und im Rahmen dessen habe ich eben in den letzten beiden Jahren, also von 2020 bis 2022, den Bericht Strukturen für ein klimafreundliches Leben mit herausgegeben und koordiniert. Das ist der Bericht des APCC, des Austrian Panel on Climate Change. Was ist das APCC und wer ist das? Das APCC ist das Austrian Panel for Climate Change und ist sozusagen das österreichische Pendant zum International Panel for Climate Change, der auf Deutsch Weltklimarat genannt wird. Das APCC ist angesiedelt an das CCCA. Das ist das Zentrum für Klimaforschung in Österreich. Und dieses gibt eben diesen APCC-Bericht heraus, den ersten 2014. Das war ein allgemeiner Bericht, der den Stand der Klimaforschung in Österreich so zusammenfasst, dass er Entscheidungstragende und auch die Öffentlichkeit informiert, was die Wissenschaft zum Klima im breitesten Sinne zu sagen hat. Und dann in regelmäßigen Abständen werden dann Special Reports herausgegeben, die sich mit speziellen Themenfeldern beschäftigen. Es hat zum Beispiel einen Special Report gegeben zu Klima und Tourismus und dann hat es einen zu Gesundheit gegeben und eben der kürzlich veröffentlichte Strukturen für ein klimafreundliches Leben fokussiert auf Strukturen. Okay, was sind Strukturen? Das klingt furchtbar abstrakt. Ganz genau, es ist furchtbar abstrakt und wir hatten selbstverständlich viele Debatten dazu. Also ich würde mal sagen, zwei Dimensionen sind besonders für diesen Bericht. Das eine ist, dass es ein sozialwissenschaftlicher Klimabericht ist. Die Klimaforschung ist ja oft sehr stark aus den Naturwissenschaften heraus, weil sie sich mit Meteorologie beschäftigt und mit Geowissenschaften und so weiter und so fort. Und dieser Bericht ist ganz klar in den sozialwissenschaftlich verankert und argumentiert eben, dass sich Strukturen verändern müssen. Und Strukturen sind all jene Rahmenbedingungen, die das alltägliche Leben prägen und gewisse Handlungen ermöglichen, gewisse Handlungen verunmöglichen, manche Handlungen nahelegen und andere Handlungen eher nicht nahelegen. Ein klassisches Beispiel ist eine Straße. Da würde man jetzt im ersten Blick mal über Infrastruktur nachdenken. Also das ist natürlich alles physische, aber dann gibt es auch das ganze rechtliche Regelwerk, also die Rechtsnormen. Und erst die machen tatsächlich eine Straße zur Straße und somit ist der rechtliche Rahmen auch eine Struktur. Und dann ist natürlich auch eine Voraussetzung, um die Straße benutzen zu können, das Eigentum an einem Auto bzw. die Möglichkeit, dieses zu kaufen. Und insofern spielen Preise auch eine zentrale Rolle. Preise und Steuern und Förderungen und auch diese stellen eine Struktur dar. Und ein weiterer Aspekt ist dann natürlich, ob Straßen oder das Benutzen von Straßen mit dem Auto positiv oder negativ dargestellt wird, wie darüber gesprochen wird. In dem Sinne kann man über mediale Strukturen sprechen. Selbstverständlich spielt dann auch eine Rolle, wer die größeren Auto fährt, wer die kleineren, wer mit dem Rad fährt. Insofern spielt auch eine Ungleichheit in der Gesellschaft, soziale und räumliche, wo man lebt und welche Möglichkeiten man hat, eine Rolle. Und so kann man aus sozialwissenschaftlicher Perspektive systematisch verschiedene Strukturen abarbeiten und sich der Frage stellen, inwiefern diese jeweiligen Strukturen in den jeweiligen Fachgebieten ein klimafreundliches Leben erschweren oder erleichtern. Und das war der Zweck dieses Berichts tatsächlich. Kann man ein bisschen das aufzählen, um welche Strukturen es geht? Also es ist einerseits strukturiert nach Handlungsfeldern und andererseits nach Herangehensweisen, also Markt oder tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen oder technologische Innovationen. Kann man das ein bisschen ausführen, wie das da gehandhabt wird? Der Bericht ist eben so aufgebaut, dass in einem ersten Abschnitt werden verschiedene Herangehensweisen bzw. Theorien beschrieben. Und das, aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist es klar, dass verschiedene Theorien nicht zum selben Ergebnis kommen. Und insofern können verschiedene Theorien in unterschiedliche Gruppen gruppiert werden. Und wir im Bericht schlagen vier Gruppen vor, vier verschiedene Herangehensweisen. Die eine Herangehensweise, die viel in der öffentlichen Debatte ist, ist der Fokus auf Preismechanismen und auf Marktmechanismen. Die zweite ist eine, die zunehmend an Aufmerksamkeit erhält, aber nicht so prominent ist, ist die verschiedenen Versorgungsmechanismen. Also wer und Bereitstellungsmechanismen, wer die Infrastruktur bereitstellt, wer den Rechtsrahmen bereitstellt, wer die Versorgung mit Dienstleistungen und Gütern bereitstellt. Eine dritte Perspektive, die wir in der Literatur identifiziert haben, ist der Fokus auf Innovationen im breiten Sinne, also zum einen natürlich technische Aspekte von Innovationen, aber auch allen sozialen Mechanismen, die damit einhergehen, zum Beispiel bei einer Etablierung von Elektroautos oder bei Scootern verändert sich ja nicht nur sozusagen die Technik, die dem zugrunde liegt, sondern auch die sozialen Verhältnisse. Und dann im vierten Dimension, das ist Gesellschaftsnaturperspektive genannt oder bezeichnet worden im Bericht, ist das Argument, dass man auf große wirtschaftliche und geopolitische und soziale langfristige Trends achten muss. Und dann wird erkenntlich, wieso Klimapolitik in vielerlei Hinsicht nicht so erfolgreich ist, wie man erhoffen würde, wie zum Beispiel Wachstumszwänge, aber auch geopolitische Gemengelagen, demokratiepolitische Fragen stellen. Also allgemein, wie sich die Gesellschaft als solches auch zum Planeten verhält, wie wir die Natur verstehen, ob wir die Natur als eine Ressource verstehen oder uns als Teil der Natur verstehen. Das wäre die Gesellschaftsnaturperspektive. Aufbauend auf diesen vier Perspektiven gibt es dann eben die Handlungsfelder, das sind die oft in der Klimapolitik diskutiert werden, Mobilität, Wohnen, Ernährung und noch mehrere andere, eher nicht so üblich oder oft diskutierten, bisher nicht so oft diskutierten, ist zum Beispiel das Thema Erwerbsarbeit, das Thema Sorgearbeit. Das sind Kapitel, in denen Handlungen oder in denen auch die jeweiligen Treibhausgasemissionen relativ spezifisch diskutiert werden und die oft in der Klimadebatte Aufmerksamkeit erhalten. Und dann versucht der Bericht eben Strukturen zu identifizieren, die diese Handlungsfelder prägen. Also zum Beispiel der Rechtsrahmen ist prägend dafür, wie klimafreundlich gewohnt wird. Die Governance-Mechanismen, der Föderalismus, wer welche Entscheidungskompetenzen hat, welche Rolle die EU hat, sind prägend, inwiefern Klimaschutz durchgesetzt wird oder wie rechtsverbindlich ein Klimaschutzgesetz eingeführt wird oder eben auch nicht. Dann geht es weiter wirtschaftlich, wirtschaftliche Produktionsprozesse oder die Wirtschaft als solches, dann Globalisierung als eine globale Struktur, Finanzmärkte als eine globale Struktur, soziale und räumliche Ungleichheit, die Versorgung mit sozialstaatlichen Dienstleistungen, also Sozialstaat und Klimawandel. Und dann selbstverständlich die Raumplanung ist auch ein wesentliches Kapitel. Bildung, wie das Bildungssystem funktioniert, ob es auf nachhaltig ausgerichtet ist oder nicht, inwiefern die notwendigen Kompetenzen beigebracht werden. Dann die Frage der Medien und der Infrastrukturen, also wie das Mediensystem aufgebaut ist und welche Rolle Infrastrukturen haben. Und all das von den Betrachtungsweisen zu den Handlungsfeldern, zu den Strukturen, wird dann in einem letzten Kapitel verbunden zu Transformationspfaden, die nochmal systematisch aufbereiten, welche Gestaltungsoptionen besonders das Potenzial haben, Klimaschutz voranzutreiben, welche sich gegenseitig befruchten, wo es eventuell Widersprüche gibt. Das zentrale Ergebnis ist dieses Kapitels, dass sehr viel Potenzial darin liegt, dass man verschiedene Herangehensweisen in Verbindung bringt und verschiedene Gestaltungsoptionen unterschiedlicher Strukturen zusammendenkt. Und damit schließt der Bericht als Gesamtes. Jetzt, an wen wendet sich eigentlich der Bericht? Wer ist der Adressat? Der Adressat sind zum einen all jene, die in die Entscheidungen treffen, die ein klimafreundliches Leben erleichtern oder erschweren. Das ist natürlich nicht bei allen gleich. Zum einen auf jeden Fall die Politik, gerade jene Politikerinnen, die besondere Kompetenzen haben. Offensichtlich ist ja das Klimaschutzministerium, aber selbstverständlich auch zum Beispiel das Arbeits- und Wirtschaftsministerium oder das Sozial- und Gesundheitsministerium oder auch das Bildungsministerium, also die jeweiligen Fachkapitel adressieren die jeweiligen Ministerien, aber auch auf Länderebenen all jene, die die Kompetenzen haben oder auf Gemeindeebenen. Und selbstverständlich entscheiden auch Unternehmen in vielerlei Hinsicht, ob klimafreundliches Leben ermöglicht oder erschwert wird. Offensichtliches Beispiel sind, ob die jeweiligen Ladeinfrastrukturen zur Verfügung stehen. Weniger diskutierte Beispiele sind, ob die Arbeitszeitarrangements überhaupt ermöglichen, klimafreundlich zu leben. Ob ich so arbeiten kann, dass ich mich in meiner Freizeit oder in meinem Urlaub auch so klimafreundlich fortbewegen kann, ob der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer Homeoffice ermöglicht oder erlaubt. Mhm. Also mit welchen Rechten das in Verbindung steht. Also das sind dann auch Adressatinnen und selbstverständlich die öffentliche Debatte. Mhm. Weil tatsächlich ganz klar aus diesem Bericht hervorkommt auch, dass Protest, Widerstand und öffentliche Debatte und mediale Aufmerksamkeit zentral sein werden, um klimafreundliches Leben zu erreichen. Und der Bericht versucht da, zu einer fundierten öffentlichen Debatte beizutragen. Mhm. Also mit dem Ziel, dass die Debatte sich an dem aktuellen Stand der Forschung orientiert, dass sie relativ nüchtern die Ausgangssituation analysiert und versucht, auch Gestaltungsoptionen auszuverhandeln, koordiniert und umsetzt. Ja. Und wird jetzt der Bericht in den Ministerien gelesen? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja nicht weiß, was in den Ministerien gelesen wird. Wir sind mit unterschiedlichsten Akteuren in Kontakt. Ja. Und zum Teil haben wir schon auch gehört, dass die Zusammenfassung zumindest von Referentinnen gelesen worden ist. Ob es jetzt in dem konkreten Ministerium ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich weiß, die Zusammenfassung ist schon sehr oft heruntergeladen worden. Mhm. Wir bekommen immer wieder Anfragen zu verschiedenen Themen. Aber selbstverständlich würden wir uns noch mehr mediale Aufmerksamkeit wünschen. Insbesondere kann auf den Bericht sehr oft verwiesen werden, wenn gewisse Argumente eingebracht werden, die sich eigentlich aus klimapolitischer Sicht in dieser Form nicht haltbar sind. Ja. Mhm. Wie war denn die Vorgangsweise eigentlich? Also das sind 80 Forschende beteiligt gewesen, habe ich gelesen, aber die haben jetzt nicht eine neue Forschung begonnen, sondern haben die gemacht? Was habt ihr gemacht? Also es handelt sich bei dem Bericht um kein originäres wissenschaftliches Projekt, sondern vielmehr um eine Zusammenarbeit der gesamten relevanten Forschung im Österreich zum Themenbereich. Wie auch beim IPCC ist das eine sehr systematische Vorgehensweise. Es werden zum einen gibt es drei Ebenen von Autorinnen. Es gibt die Hauptautorinnen, eine Ebene darunter die Leitautorinnen und dann die Ebene darunter die beitragenden Autorinnen. Die koordinierenden Autorinnen haben die Hauptrolle über das jeweilige Kapitel, beginnen einen ersten Entwurf zu schreiben. Dieser Entwurf wird dann von allen anderen Autorinnen kommentiert. Die Hauptautorinnen müssen auf die Kommentare reagieren. Und infolgedessen wird dann die Kommentare eingearbeitet, überarbeitet. Dann wird ein weiterer Entwurf geschrieben, der wird an die gesamte wissenschaftliche Community gebeten, nochmal Kommentare zu machen. Die Kommentare werden wieder beantwortet und eingearbeitet und dann im nächsten Schritt wird dasselbe Prozedere nochmal gemacht. Und am Ende werden nochmal externe Akteure dazugeholt und gebeten, ob alle Kommentare adäquat behandelt worden sind. Das heißt, das waren jetzt nicht nur die 80 Autorinnen beteiligt, sondern noch einmal zusätzlich 120 Reviewerinnen. Okay. Das ist jetzt nur der wissenschaftliche Prozess. Ja. Alle Argumente, die im Bericht verwendet werden, müssen literaturbasiert sein. Also das Ziel ist nicht, dass Forscherinnen können nicht ihre eigene Meinung schreiben oder auch, was sie denken, was stimmt, sondern tatsächlich können sie nur Argumente machen, die sich so auch in der Literatur wiederfinden. Mhm. Und sie müssen diese Argumente dann auf Basis der Literatur einschätzen. Sie müssen dann sagen, dieses Argument wird von der gesamten Literatur geteilt und es gibt sehr viel Literatur dazu. Also das gilt als gesichert. Mhm. Oder sie sagen, gibt es nur eine Publikation dazu, nur schwache Evidenz. Es gibt widersprüchliche Ansichten, da müssen Sie das auch anführen. Insofern handelt es sich eben um eine bewertende Zusammenfassung des Stand der Forschung mit Hinblick auf die wissenschaftliche Qualität zur jeweiligen Aussage. Jetzt habe ich nur. Kann ich da jetzt sozusagen mich hersetzen, diesen Bericht, und das einmal so herauspicken, was gerade mir in den Kram passt? Naja, also alles, was im Bericht steht, ist basierend auf einer Literaturquelle. Ja. Und insofern sind die Aussagen immer mit Hinblick auf die Literatur zu lesen und auch zu verstehen. Wir haben darauf geachtet, dass in der Zusammenfassung für Entscheidungstragende jeder Satz für sich steht und immer klar ist, auf welches Kapitel sich dieser Satz bezieht, und im jeweiligen Kapitel kann dann recherchiert werden, auf welche Literatur sich dieser Satz bezieht. An und für sich ist es immer schwierig, wenn man einzelne Aussagen aus einem umfassenden Bericht herauszieht. Die Interpretation der jeweiligen Aussage muss immer im Kontext des jeweiligen Textes bestehen. Bis jetzt habe ich auch nur über den wissenschaftlichen Prozess gesprochen. Es hat auch begleitend einen sehr umfassenden Stakeholder-Prozess gegeben. Und im Rahmen dessen hat es auch einen Online-Workshop und zwei physische Workshops mit jeweils 100 Stakeholderinnen ungefähr gegeben. Oder 50 bis 100. Wo kamen die her? Kamen die aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Bewegung? Wirtschaft, Politik, Bewegung, Verwaltung, Unternehmen, Zivilgesellschaft, breit, unterschiedlichste Akteursfelder, also möglichst breit aufgestellt und selbstverständlich immer in Bezug zu den jeweiligen Themenfeldern. Die mussten sich da jetzt durcharbeiten auch. Naja, da gab es verschiedene Zugänge. Der eine ist, dass man online die jeweiligen Kapitel kommentiert. Die mussten sich dann durcharbeiten. Und der andere war, dass wir Workshops organisiert haben, um einen besseren Einblick zu bekommen, was die Stakeholder brauchen, also welche Informationen für sie hilfreich sind, und zum anderen, ob die noch Hinweise haben, welche Quellen wir noch beachten sollen. Der Unterschied ist zwischen Stakeholder und Wissenschaft, dass die Einarbeitung der wissenschaftlichen Review-Kommentare geprüft wurde, ob die adäquat durchgeführt worden ist. Bei den Stakeholdern wurden auch die Autorinnen gebeten, eine Rückmeldung zu geben. Allerdings mussten die Autorinnen die Kommentare in dieser Form nicht aufgreifen, weil es ja nicht um die Wissenschaftscommunity geht. Allerdings profitieren natürlich die Wissenschaft sehr stark von dem Wissen aus den jeweiligen Institutionen, und insofern ist das schon in vieler Hinsicht auch aufgegriffen worden, sofern es auf Basis der Literatur auch fundierbar ist. In dem Kontext kann ich vielleicht auch noch kurz anführen, dass die Ergebnisse des Stakeholder-Prozesses in einem eigenen Stakeholder-Bericht veröffentlicht wurden, der auch auf der Homepage abrufbar ist. Wird in dem Bericht auch Forschung über soziale Bewegungen betrachtet? Wie entstehen soziale Bewegungen? Wie sind sie historisch entstanden? Was trägt zum Erfolg bei? Was behindert den Erfolg? Das ist ja in dem Zusammenhang, nachdem es also eine Klimagerechtigkeitsbewegung gibt, wäre das jetzt nicht so unwichtig. Also es wird auf jeden Fall Forschung über soziale Bewegungen aufgegriffen. Es wird genauer herausgearbeitet, welche Bedeutung sie in klimapolitischen Prozessen haben. Also es gibt zum Beispiel Studien, wie ob soziale Bewegungen dazu beitragen, klimapolitische Gesetze umzusetzen und so weiter. Und solche Punkte werden aufgegriffen. Meistens heißt es, dass die sozialen Bewegungen zur Diskussion in der Öffentlichkeit sehr viel beitragen. Aber sagen wir so, Fragen wie wachsen soziale Bewegungen, das wird, glaube ich, weniger behandelt. Ja, im Bericht weniger behandelt. Ja, das wäre nochmal ein eigenes Themenfeld. Das ist doch sehr stark Österreich und Europa bezogen. Die globale Situation wird behandelt, insofern es da eine Wechselwirkung gibt. Das Besondere eben an diesem Bericht ist, dass er sich auf Österreich bezieht. Also das ist ja unter Umständen aus meiner Sicht schon eine der Schwächen dieser IPCC-Weltklimaratberichte, dass sie inhärent immer eine globale Perspektive als Ausgangspunkt nehmen müssen, und danach gibt es schon Unterkapitel für jeweilige Regionen wie Europa. Ganz viel Klimapolitik passiert aber auf anderen Ebenen. sei es jetzt Gemeinde, Bezirk, Land, Bund, EU, also man spricht hier von Multi-Level Governance, wie wir es auch im Bericht ansprechen, in Mehrebenen-Governance. Und insofern, der Bericht bezieht sich stark auf Österreich, das ist auch Zweck der Übung. Allerdings wird Österreich schon als Teil einer globalen Wirtschaft verstanden. Und deswegen gibt es zum Beispiel ein Kapitel wie Globalisierung oder das Kapitel, das sich auf globale Finanzmärkte bezieht. Und ein wesentlicher Aspekt dessen ist, oder daher haben wir uns auch dafür entschieden, klimafreundliches Leben so zu definieren, dass es nicht nur die Emissionen produktionsbasiert, die in Österreich anfallen, mit aufgreift, sondern auch alle indirekten Emissionen. Die konsumbasierten bzw. die Fußabdruckemissionen. Und da weiß man ja von empirischen Studien, das wie auch im Bericht ausgeführt, dass die nochmal um einiges höher sind. Und insofern steigt die Herausforderung. Allerdings, wenn man Strukturen verändert, kann man auch sehr gut diese Fußabdruckemissionen reduzieren, weil sich ja durch diese Strukturveränderungen auch der Verbrauch verändert und somit auch indirekte Emissionen mit betrachtet werden. Ein anderer Aspekt, über den ja auch weniger gesprochen wird, bei Konsumemissionen kann man ja auch über exportierte Emissionen sprechen. Ganz viel Stahl zum Beispiel wird ja exportiert und diese Emissionen, die aus einer konsumbasierten Sicht fallen, dann in anderen Ländern in Österreich werden diese tatsächlich bei der Fußabdruckperspektive abgezogen und sind halt in der produktionsbasierten Perspektive sehr prominent. Und dann heißt es natürlich Strukturen für ein klimafreundliches Leben und nicht Strukturen für ein nachhaltiges Leben. Die Klimakrise ist ja ein Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitskrise. Jetzt ist das historisch zu erklären, weil es eben das APCC ist, also Panel on Climate Change, oder gibt es da noch eine andere Begründung? Ja, das ist im Prinzip der Grund. Es handelt sich um einen Klimabericht. Insofern ist der Fokus auf das klimafreundliche Leben und nicht notwendigerweise auf das nachhaltige Leben. Allerdings, wenn man sich den aktuellen IPCC ansieht oder die gegenwärtige Klimaforschung, dann kommt man relativ schnell zum Schluss, dass der reine Fokus auf Treibhausgasemissionen tatsächlich in dieser Form nicht zielführend sein wird. Schon allein, weil Klimapolitik ja immer ganz viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche betrifft und insofern andere Dimensionen inhärent mitgedacht werden müssen. Daher haben wir uns auf Berichtsebene dafür entschieden, das klimafreundliche Leben wie folgt zu verstehen. Klimafreundliches Leben sichert dauerhaft ein Klima, das ein gutes Leben innerhalb planetarer Grenzen ermöglicht. In diesem Verständnis ist zum einen eine Betonung darauf, dass es eine klare Ausrichtung am guten Leben gibt. Das bedeutet, dass soziale Grundbedürfnisse gesichert sein müssen, eine Grundversorgung besteht, dass Ungleichheit reduziert wird. Das ist diese soziale Dimension. Und auf der anderen Seite die Frage der planetaren Grenzen, dass es insofern jetzt nicht nur darum geht, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sondern auch die Biodiversitätskrise eine Rolle spielt oder Phosphor- und Nitratkreisläufe. Und in diesem Sinne das klimafreundliche Leben deutlich breiter verstanden wird. Wir argumentieren dann auch am Ende, und das wird eben auch im Transformationsparty-Kapitel herausgearbeitet, dass es wichtig ist, auf Synergien zwischen klimapolitischen Maßnahmen und anderen Zielhorizonten zu achten. Da das unter dem Begriff Climate Policy Integration, also Politikintegration, das Potenzial der jeweiligen Maßnahmen verstärken kann. Ein Beispiel ist hier, und das kann ich jetzt eben aus meinem aktuellen Arbeitsbereich bei der Gesundheit Österreich herausgreifen, ist, dass es viele politische Maßnahmen geben, die zum einen gesundheitsfördernd sind und zum anderen auch Treibhausgasemissionsreduzierend sind. Und in diesem Sinne kann man hier von einem klimafreundlichen, gesunden Leben sprechen, beziehungsweise im Bericht wären solche Maßnahmen ganz klar jene, die aus Sicht des Berichtes, die im Vordergrund zu stellen sind. Ja. Es gibt ja auch Maßnahmen, die geeignet sind, die Treibhausgasemissionen zu senken, aber dann zu höheren Materialverbräuchen führen, zu Extraktivismus und so weiter. Also, wo man dann wieder noch mehr Bergwerke braucht und auf andere Weise naturzerstörend ist. Ganz genau, das greifen wir auch im Bericht auf und verweisen auf aktuelle Literatur, die tatsächlich auch darauf hinweist, dass eben die Materialextraktion und der Materialverbrauch sehr stark mit den Treibhausgasemissionen in Zusammenhang steht. Ich werde ja noch mehrere der Autorinnen befragen zum Inhaltlichen und zu den einzelnen Kapiteln. Aber dich würde ich dann noch gern fragen, wie soll die Klimagerechtigkeitsbewegung jetzt diesen Bericht nützen? Also auf jeden Fall mal ganz stark in die öffentliche Debatte einbringen. Die Politik darauf hinweisen, was alles möglich ist. Es werden ganz viele Gestaltungsoptionen aufgezeigt und was nötig ist. Ein wesentlicher Punkt hier ist auch, der Bericht verweist nochmal sehr explizit darauf, dass wenn es kein stärkeres Engagement aller Akteure gibt, dass die Klimaziele schlicht verfehlt werden. Das ist der Stand der Forschung und da gibt es Einigkeit im Bericht und diese Message muss an die Öffentlichkeit kommen, also, und aktuelle Debatten tragen hierzu nicht bei. Also es ist vollkommen absehbar, dass die Klimaziele schlicht verfehlt werden. Die Klimagerechtigkeitsbewegung wird sehr viele Argumente nochmal finden, wie klimafreundliches Leben im Zusammenhang mit Einkommen und Vermögensungleichheit betrachtet werden kann. Auch wie die globale Dimension, welche diese an Bedeutung hat. Es gibt viele Argumente dazu, die Beiträge einer Klimagerechtigkeitsbewegung schärfen können und auf eine bessere empirische oder wissenschaftliche Basis stellen. Wir schreiben, durch Kritik und Protest hat die Zivilgesellschaft Klimapolitik ab 2019 weltweit zeitweise ins Zentrum öffentlicher Debatten gebracht. Also da ist schon relativ klar, dass das wesentlich ist. Wesentlich hierfür war das koordinierte Handeln sozialer Bewegungen, Fridays for Future zum Beispiel, das zur Folge hatte, dass Klimawandel als gesellschaftliches Problem diskutiert wird. Diese Entwicklung hat neue klimapolitische Gestaltungsspielräume eröffnet. Umweltpolitikerinnen können ihr Potenzial allerdings nur dann entfalten, wenn sie einflussreiche politische Akteurinnen innerhalb und außerhalb der Regierung unterstützt werden. Nur ist es die Bewegung ja auch darauf aus, diese Entscheidungsstrukturen zu verändern, nicht? Also zum Beispiel, wenn man sagt, naja, Klimarat der BürgerInnen ist schön und gut, aber der braucht doch Kompetenzen, der braucht doch Befugnisse und Entscheidungsbefugnisse, nicht? Das wäre eine große Veränderung eigentlich in unseren demokratischen Strukturen. Ja. Also der Bericht sagt wenig bis nichts über den Klimarat für sich aus, weil der ja gleichzeitig zum Bericht stattgefunden hat. Und insofern gibt es dazu keine Literatur, die aufgegriffen werden könnte, aber selbstverständlich. An und für sich würde ich Ihnen da schon recht geben. Aber nicht Literatur bis jetzt, sondern eher aus meinem Hintergrund heraus. Okay, ich bedanke mich für das Interview. Das ist jetzt doch ziemlich ausführlich geworden, aber auch sehr inhaltsreich. Okay, danke. Auch von meiner Seite.